بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ich wollte zwei Ratschläge geben. Und der erste Ratschlag ist, oftmals hört man, dass eine Person zu einer anderen sagt, oder vor ihm warnt oder sagt, er ist ein Takfiri, er ist ein Khariji, er ist ein Murji'a. Und das Problem dieser Sache ist, viele sagen das, ohne einen Beweis zu nennen. Sondern sagen nur, ja, ich habe gehört von der Person so und so, ich habe gehört von der Person so und so. Und er trägt dieses Gerücht einfach weiter, ohne sich zu vergewissern und die Wahrheit dieser Nachricht zu überprüfen. Und ich wollte einige Ayat und einige Ahadith erwähnen, um mich und euch zu ermahnen, dass wir vorsichtig sind im Hüten der Zunge. Surah 38, Vers 22 bis 24. Als sie bei Dawud eintraten, da erschrak er vor ihnen. Sie sagten, fürchte dich nicht. Wir sind zwei Widersacher, von denen der eine den anderen unterdrückt hat. So urteile zwischen uns der Wahrheit entsprechend. Handle nicht ungerecht und führe uns zum rechten Weg. Dieser da, mein Bruder hat 99 weibliche Schafe, ich aber nur ein einziges Schaf. Dann sagte er, vertraue es mir an. Und er überwand mich in der Rede. Er sagte, er hat dir Unrecht getan, dass er dein Schaf zu seinen Schafen hinzuverlangte. Gewiss viele von den Teilhabern begehen gegeneinander Übergriffe, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Und das sind nur wenige. Und Dawud verstand, dass wir ihn nur der Versuchung ausgesetzt hatten. Da bat er seinen Herrn um Vergebung und fiel in Verbeugung nieder und wandte sich ihm reuig zu. Auf den ersten Blick könnte man denken, warum hat Dawud a.s. bereut, nachdem er gerichtet hat? Warum? Weil er der einen Person zugehört hat und er bereits das Urteil fällte, ohne der anderen Person zuzuhören. So. Allah sagt in Surah 49, Vers 12: O die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde. Und sucht nicht andere auszukundschaften und führt nicht üble Nachrede übereinander. Und Riba ist, wenn man etwas über seinen Bruder oder Schwester im Islam sagt, was ihm nicht gefällt. Das gilt als Lästern. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot sei, essen? Es wäre euch wahrlich, beziehungsweise es wäre euch doch zuwider. Fürchtet Allah, gewiss Allah ist Reue annehmend und barmherzig. Und Allah sagt in Surah 50, Vers 16 bis 18: Wir haben ja den Menschen erschaffen und wissen, was alles ihm seine Seele einflüstert, und wir sind ihm doch näher als eine Halsschlagader. Wo die beiden Empfänger der Taten empfangen, zur rechten und zur linken sitzend. Kein Wort äußert er, ohne dass bei ihm ein Beobachter bereit wäre. Allah sagt in Surah 17, Vers 36: Und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. Gewiss Gehör, Augen nicht und Herz, all diese, danach wird gefragt werden. Und in Surah 49, Vers 6 sagt Allah subhanahu wa ta'ala: O die ihr glaubt, wenn ein Freveler zu euch mit einer Kunde kommt, mit einer Nachricht, dann schafft Klarheit, ja, eine überprüft diese, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Diese Ayah wurde über einen Sahabi herabgesandt. Und die Sahaba, Allah sagt, dass sie vertrauenswürdig sind, beziehungsweise, dass er mit ihnen zufrieden ist. Deswegen gibt es immer zwei Dinge, die man überprüft. Den Botschafter selber und die Nachricht des Botschafters. Deswegen, die Hadith-Gelehrten überprüfen diese beiden Punkte. Und jetzt erwähne ich einige Ahadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er sagte in Sahih Muslim: Es genügt für eine Person an Lüge, dass sie alles weitererzählt, was sie hört. Und er sagte: Wahrlich, Allah erklärt euch drei Dinge für verabscheuenswürdig: Klatsch und Tratsch, das Verschwenden von Geld, Besitz und das viele Fragen. Überliefert in Sahih Bukhari und Muslim. Und der Gesandte Sallallahu sagte: Wahrlich, der Diener Allah spricht eventuell mit einem Wort, durch das er weiter in das Feuer hinabsteigt als die Entfernung zwischen dem Osten und dem Westen. Überliefert in Sahih Bukhari und Muslim. Von Sahal ibn Sa'ad wurde überliefert, dass der Gesandte Allah sagte: Wer mir garantiert, was sich zwischen seinen beiden Kiefern und zwischen seinen beiden Beinen, ja, yani mit Kiefern ist gemeint, zwischen seinen beiden Kiefern, die Zunge, und zwischen seinen beiden Beinen, Geschlechtsteile, befindet, zu hüten, dem garantiere ich das Paradies. Überliefert in Sahih al-Bukhari. So. Meine zweite Ratschlag ist, wenn in einer Zeit über ein bestimmtes Thema Fitna, Versuchung herrscht, so forsche nicht in dieser Zeit über dieses Thema nach. Was ich damit sagen will, ist beispielsweise: Heutzutage kann man über das Gebet frei sprechen. Über das Gebet kann man frei sprechen. Aber stell dir vor, in 100 Jahren kann man nicht mehr über das Gebet frei sprechen. Was soll man dann tun? Man schaut die Fatawas über das Gebet vor 100 Jahren, das heißt heute, schaut man sich die Fatawas über das Gebet an. Warum? Weil man weiß, dass die Gelehrten dieser Zeit nicht der Versuchung ausgesetzt sind. Weil es kann sein, ein Gelehrter ist gezwungen und er wird der Versuchung ausgesetzt. Und er hat es schwer, die Wahrheit zu sprechen, sozusagen. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.